Nach Richard Harris eben noch einmal die Fifth Dimension, der Beginn ihres Albums The Magic Garden, wiederum mit den typischen Jim Webb-Zutaten jener Jahre. Üppige Instrumentation auf eine bestimmte altmodische Art psychedelisch, nicht durch Sounds oder Studiotricks, sondern allein durch die Art, wie er die einzelnen Stimmen einsetzt, ob Orchesterstimmen oder Vokal. Da war er Anfang 20, vielleicht das richtige Alter, um solche Monstrositäten auszuprobieren. Und es passte in die Zeit. Pet Sounds, Sergeant Pepper, Grenzen waren dazu da, um überschritten zu werden. Ganz bis zum Schluss noch einmal MacArthur Park, das prototypische Jim Webb-Stück schlechthin. Diesmal in der Version von Plastic Penny, einer längst vergessenen und auch schon damals nicht sonderlich bekannten Gruppe aus England, 1969 von ihrer zweiten LP Currency. Und obwohl wir jetzt in diesen zwei Stunden dann insgesamt dreimal MacArthur Park gehört haben, neben Plastic Penny noch Donna Summer und Richard Harris, so haben wir doch viel mehr mitbekommen, eben mehr als nur MacArthur Park. Das waren im heutigen Soundcheck die Songs von Jimmy Webb. Am kommenden Dienstag wird er 54 Jahre alt. Ich heiße Günther Jansen, wünsche noch eine gute Nacht. Tschüss, bis bald.